sagt Jesus, vor dir ist mir für all das, was er uns offenbart. Pour tout ce qu'il nous révèle. Keep on revealing who we are to us. Er offenbart uns, wer wir sind. Il nous montre notre identité. He reveals himself to us. Er offenbart sich uns selbst. Et puis il se révèle aussi à nous. He reveals to us that we are not different from him. Er offenbart uns, dass wir nicht anders sind als er. Il nous révèle que nous sommes pas différents de lui. Amen. He revealed to us that Satan has been defeated. Er offenbart uns, dass der Teufel bereits besiegt wurde. Il nous révèle que le diable a déjà été vaincu. We believe, we know that not through information but through revelation. Und das wissen wir nicht durch Information, sondern durch Offenbarung. Et cette révélation n'est pas basée sur des informations, mais basée sur une révélation. Amen. Mm-hmm. We did not just read this from the Bible. We, you know, the Lord revealed it to us by himself. Wir haben es nicht einfach so aus der Bibel gelesen, sondern der Herr hat es uns offenbart. On n'a pas lu, ces choses dans la Bible, mais c'est Dieu lui-même qui nous a révélé toutes ces choses. And our spirit bear witness. That Satan has been defeated. Und unser Geist bezeugt, dass der Satan bereits besiegt wurde. Et même notre esprit est un témoin que le diable a déjà été vaincu. We thank Jesus for all he has been revealing to us and all he continues to reveal to us. Wir danken Jesus für all das, was er uns bereits offenbart hat und was er uns offenbaren wird. Et on remercie Jésus-Christ pour tout ce qu'il nous a déjà révélé, pour toutes les informations qu'il va nous révéler à l'avenir. If you go to Matthew 11, please. Wir lesen Markus 11. On va lire Marc 11. Ach, Matthäus 11. Sorry. Matthieu 11. Vers 27. Matthieu 11, Vers 27. Matthäus 11, Vers 27. Matthieu 11, Verset 27. I will be blessed. Mm-hmm. All things are delivered unto me of my Father, said Jesus. And no man knoweth the Son, but the Father. Neither knoweth any man the Father, save the Son. And he to whomsoever the Son will reveal him. Praise the Lord. Hallelujah. He reveals himself to us, that is who we are. Er offenbart sich uns und zeigt uns, wer wir sind. Dieu, il se révèle à nous pour nous montrer qui nous sommes. Without the Son revealing himself to you, what you know is just information, or you know Satan. Wenn der Sohn sich dir nicht offenbart, dann weißt du nur Information oder den Satan. Et si le Fils ne se révèle pas à toi, là tu as seulement des informations ou tu as seulement des informations du diable. You know, Paul also said in Galatians 1. Let's go to Galatians 1. Wir lesen Galater 1. On va lire Galates 1. Amen. Galatians 1, from verse 11. Galates 1, verse 11. Praise the Lord. Hallelujah. He said, but I sanctify you. Are we there? Mm-hmm. But I sanctify you, brethren, that the gospel which was preached to me is not after man. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. My wisdom cannot get it. Paulus sagt, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Das bedeutet, die menschliche Weisheit kann das überhaupt gar nicht greifen. Verset 11, Paul nous dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Donc ça montre que notre message ne vient pas de l'homme. Verse 12, very important. He said, for I neither received it of man, 12. Neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. That is what his message should be. Und das ist das, was seine Botschaft sein sollte, das, was in Vers 12 steht. Et ce que Paul nous dit, c'est dans verset 12, c'est ça, ça doit être une révélation. Amen. If even you receive it as I speak it, see it as Christ saying it to you. Wenn du die Botschaft empfängst durch die Worte, die ich ausspreche, dann sehe es so, als ob Christus sie selbst dir offenbart. Et si, si tu reçois, par exemple, un message, tu dois voir comme si c'est Jésus-Christ lui-même qui prêche à toi pour que ce soit maintenant une révélation dans ta vie. Don't see it as man, you know, telling you something or just saying something to you. But Christ himself revealing things to you. Betrachte es nicht als eine Botschaft, die vom Menschen kommt oder dass ein Mensch dir gegenübersteht und dir was erzählt, sondern sehe es als Christus, der dir eine Botschaft vermittelt und dir was offenbaren möchte. Ne vois pas que c'est l'homme qui prêche ou bien que c'est l'homme qui parle, mais tu dois voir que tous les messages viennent directement de Jésus-Christ pour toi. If you go to John, put just a finger here and then go to John 4. Wir lesen Johannes 4. John 4, yes. On va lire Jean 4. Amen, we are coming back. To Galatians, but go to John 4. Praise the Lord. Hallelujah. Allow the message of Christ to become a revelation to you. Lass zu, dass die Botschaft von Christus eine Offenbarung für dich wird. Et permet que les messages de Jésus-Christ viennent des révélations de Jésus-Christ pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. Remember the woman that met Jesus at the well. Na, erinnert euch an die Frau am Brunnen, die Jesus begegnet ist. Rappelez-vous à la femme samaritaine qui a raconté Jésus-Christ à la fontaine. Praise the Lord. Hallelujah. Because of time, let's go to verse 28. Wir lesen Johannes 4, Vers 28. Jean 4, verset 24. The woman then left her water pot and went her way unto the city. And said to the man, come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this Christ? Then they went out of the city and came unto him. Verse 31. In the meanwhile, his disciples prayed him, saying, Master, eat. But he said unto them, I have meat to eat that you know not of. Therefore said his disciples one to another, hath any man brought him out to eat? Jesus said unto them, 34. My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Because of time again, verse 39. Wir springen zu Vers 39. Verset 39. And many of the Samaritans of that city believe on him for the saying of the woman which testified, he told me all that ever I did. So when the Samaritans were come unto him, 40. They besought him that he would tarry with them. And he abode 2 days. And many believed because of his own word. And said unto the woman, 42. Now we believe not because of your saying, for we have heard himself. We have heard ourselves. Do you see that? We have heard him ourselves. The revelation, the teaching is not man speaking, it's Christ speaking. Und in Vers 42 sehen wir, dass die Leute selbst bezeugt haben und sagen, wir haben selbst gehört und erkannt. Das heißt, die Offenbarung kam nicht durch die Menschen, die es erzählt haben, sondern die Offenbarung kam durch Christus selbst. Et dans verset 42, on a écrit, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc ça montre que tous les messages qu'on attend, ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient du Christ directement. Praise the Lord. He said, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Praise the Lord. It is now directly from him. And it is now revelation to us. Die Botschaft kam nun direkt von ihnen, von Christus zu ihnen und ist zu einer Offenbarung geworden. Donc, ce passage nous montre que le message venait maintenant directement du Christ et puis c'est devenu une révélation pour eux. Praise the Lord. Hallelujah. If the revelation is not from the Lord, it's a matter of time you are going to doubt it. Wenn die Offenbarung nicht von Christus kommt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du daran zweifelst. Et si la révélation ne vient pas du Christ, là c'est une question du temps jusqu'à ce que tu vas douter le message. Until you believe that the message is directly from Christ to you, Satan is going to make you to doubt it. Solange du nicht wirklich glaubst, dass die Botschaft, die du hörst, direkt von Christus selbst kommt, wird der Teufel dich dazu bringen, dass du an der Botschaft zweifelst. Et si tu ne crois pas que le message vient du Christ directement, là, le diable va te faire douter le message que tu écoutes. Amen. You know, Satan is always afraid of somebody with revelation. Denn der Satan fürchtet jemanden, der eine Offenbarung erhält. Parce que le diable a peur d'une personne qui a reçu des révélations. Amen. He can hardly go to somebody that believes that this very revelation is coming from Christ Jesus. Er kann eine Person nicht antasten, die wirklich daran glaubt, dass die Botschaft, die sie hört, eine Offenbarung von Christus ist. Le diable ne peut pas attaquer ou bien toucher une personne qui croit qu'il a reçu une révélation de Jésus-Christ. And that's why we always go through somebody that said. Somebody said. Und deswegen wird er immer versuchen, durch eine Person zu gehen, die sieht, dass es eine Person ist, die etwas gesagt hat, aber nicht sieht, dass es Christus ist, der was gesagt hat. C'est ça pourquoi le diable va toujours essayer de travailler ou bien d'agir à travers une personne qui dit il y a quelqu'un qui a dit. Can you remember somebody that he would know? Satan was able to penetrate. Könnt ihr euch an eine Person erinnern, wodurch der Satan durchgehen konnte? Es war Eva. Vous pouvez se rappeler quelle personne a laissé le diable travailler à travers d'elle? You know, God himself spoke to Adam. He said, "Don't eat the fruit." Gott selbst hat zu Adam gesprochen und gesagt, iss nicht von der Frucht. Dieu a parlé à Adam et puis il a dit que ne mange pas le fruit. And Adam told the wife that God said we should not eat from the fruit. Und Adam hat seiner Frau erzählt, dass Gott gesagt hat, dass sie nicht von der Frucht essen sollen. Et Adam a dit à sa femme Eve que Dieu lui a dit de ne pas manger du fruit. Adam heard directly from the Lord. Adam hat direkt ein Wort vom Herrn gehört. Donc Adam a reçu le message directement de Dieu. And Eve heard from man. Und Eva hat das Wort durch ihren Mann gehört. Mais Eve a entendu le message à travers l'homme. Amen. And you know Adam, you know Satan knows that to deceive, to go through Adam will be almost impossible. They have to go through somebody that is going to believe. Somebody said it. Und dem Satan war ganz klar, dass wenn er versuchen würde, durch Adam zu gehen, dass das viel schwerer für ihn wird, weil Adam das Wort direkt vom Herrn gehört hat. Und deswegen hat er sich bewusst Eva ausgesucht, weil Eva in der Position war, dass sie es durch einen Menschen gehört hat, aber nicht durch Gott selbst. Et c'est la raison pour laquelle le diable a préféré de travailler à travers d'Eve, parce qu'il savait si il essaie de manipuler, par exemple, Adam, ça va être presque impossible pour lui. Et Eve, par exemple, a été manipulée par le diable. Amen. Any message you receive from the Lord, that the Lord is saying to you here. Amen. Receive it as the Lord speaking directly to you. Jede Botschaft, die du hier in dieser Gemeinde hörst, empfange sie so, als ob Gott persönlich zu dir diese Botschaft sagt. Donc, chaque message que tu entends ici à l'église, tu dois le voir comme si c'est Dieu qui te révèle cette chose directement. If you are able to do that, Satan is afraid of you. Und wenn du in der Lage bist, die Botschaften so zu empfangen, dann hat der Satan Angst vor dir. Et si tu es capable à le faire, là, le diable a peur de toi. And for him to deceive you, it's difficult. Und es wird eine Schwierigkeit für ihn sein, dich in die Irre zu leiten. Et ça sera très difficile pour le diable de te manipuler. Praise the Lord. Yeah. Back to Galatians 1, please. Wir gehen zurück zu Galater 1. Galat 1. Amen. Amen. From verse 11 again. Galater 1, Vers 11. Galat 1, Verset 11. He said, but I sanctify you, brethren, that the gospel which was preached to me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. For you have heard of my conversation in time past in the Jewish religion. Praise the Lord. Hallelujah. The Jewish religion. Not the kingdom of heaven. Er spricht hier vom Judentum, aber das Judentum ist nicht das Königreich Gottes. Paul parle ici du judaïsme, mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Are you getting it? Jewish religion is not Christ. Die jüdische Religion ist nicht von Christus. Le judaïsme est pas du Christ. Having religion is not having Christ. Religion zu haben bedeutet nicht gleichzeitig Christus zu haben. Avoir une religion, ça signifie pas que tu as le Christ. Amen. Amen. You know, example, John 3. Nicodemus. Wir sehen das Beispiel im Leben von Nicodemus in Johannes 3. Et on peut le voir dans la vie de Nicodème dans Jean 3. He was one of their heads in religion. Er war eines der obersten Positionen in der jüdischen Religion. One of their leaders. Eines der führenden Positionen hatte er. Et Nicodème a été un des grands maîtres dans le judaïsme. Amen. He could not understand earthly things. Jesus said, if you cannot get earthly things, how can you even get heavenly things? Put something here, let's go there, please, because of some people. John 3. Und wir lesen Johannes 3 und sehen, dass er nicht mehr in der Lage war, das Irdische zu verstehen. Und wie weit soll er denn dann das Himmlische verstehen? On peut voir comment Nicodème n'était pas capable de comprendre des choses terrestres, parce qu'être né de nouveau, c'est terrestre selon Jésus-Christ. On va aller lire dans Jean 3. Amen. Having religion is not having Christ. Religion zu haben bedeutet nicht, Christus zu haben. Avoir une religion, ça signifie pas que tu as le Christ. He said there was a man of the Pharisees named Nicodemus. Verset 1. A ruler of the Jews. A whole ruler of the Jews. Er war ein Oberster der Juden. Un chef des Juifs. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, the other day we thought that, you know, the Lord helped us to understand that to see and to enter, to see and to be inside are two different things. Und wir haben, der Herr hat uns zu verstehen gegeben, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Sache zu sehen oder das Königreich Gottes zu sehen und in das Königreich Gottes wirklich hineinzutreten. Et le Saint-Esprit nous aide à comprendre qu'il y a une différence entre voir le royaume des cieux ou bien entrer dans le royaume des cieux. To see is like having, you know, getting a visa. If you are in Nigeria, maybe you have a visa, German visa. Amen. You are not yet in Germany. You can only see the visa now. Das Königreich Gottes zu sehen, kann man gleichzeitig mit einer Person, die ein Visum erhalten hat, um in ein anderes Land zu reisen. Aber das bedeutet nicht, dass die Person sich bereits in das andere Land befindet. Et oui, voir le royaume des cieux, c'est comme si tu as un visa pour voyager dans un autre pays, mais ça signifie pas que tu es dans ce pays. And that is why salvation is, you know, salvation, receiving Christ as your Lord and your Savior. Then, you know, he can see, then you see, you can see the kingdom of God. You are not inside. Deswegen ist die Errettung oder beziehungsweise den Herrn Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser anzunehmen, ist gleichzusetzen mit diesem Sehen, dass man das Königreich Gottes sieht, aber das bedeutet nicht, dass man bereits hineingetreten ist. C'est ça pourquoi être né de nouveau ou bien accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là où tu vois le royaume de Dieu, donc tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. And Nicodemus, verse 4, said unto him, how can a man be born when he is old? 4. Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Can you see the natural man? Und wir sehen in Vers 4 the voice of the natural man. Und wir sehen in Vers 4 die Stimme des religious people. Und wir sehen in Vers 4 die Stimme des natürlichen Menschen, der natürliche Gedanke, wo er hingeht. Et on peut dans verset 4 on peut voir les pensées de d'un homme religieux, d'un homme naturel. Amen. And that's why if you say you are a son of God, they cannot even believe you. Because they cannot see the Christ in you. Look at somebody asking, are you going to your mother's womb the second time? Amen. Mm-hmm. As big as you are. Mm-hmm. Amen. Jesus answered, verily, verily, I say unto thee. Verset 5. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter. Amen. Mm-hmm. This time is no longer see, but enter. Mm-hmm. Do you see that? He cannot enter, it's talking about baptism of the Holy Spirit, into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto you, you must be born again. The wind bloweth where it listeth, wheat, and thou hearest the sound thereof, but cannot tell whence it cometh. And with that it goeth, so is everyone that is born of the Spirit. Oh, praise the Lord. Hallelujah. I love all these places. Amen. Amen. And that's why I'm not worried if I don't even know what is coming. Amen. Or what I'm or what you know, if I don't know what to do. Because I know the Holy Spirit is in charge. Amen. Und aufgrund der Worte in Vers 8 mache ich mir keine Sorgen, was zum Beispiel der morgige Tag bereithält oder was die Zukunft bereithält, weil ich weiß, dass der Heilige Geist in Kontrolle ist. Et c'est ça pourquoi je me soucie pas de l'avenir ou bien des choses qui sont au futur, parce que je sais que Jésus-Christ est au contrôle. Amen. We don't know how things are going to be. All we know is that we have Christ. Amen. All do we know that he is the result for us. All we know is that no matter what we receive or what we become or whatever comes to us, it's him. Amen. And nothing outside him can come to us. Amen. Wir wissen vielleicht nicht, was die Zukunft bereithält, aber all das, was wir wissen, ist Christus, dass unser Morgen Christus ist und all das, was auf uns zukommt, von Christus selbst kommen wird und alles andere, was nicht von Christus ist, nicht auf uns zukommen wird. Et peut-être on ne connaît pas notre avenir, mais on sait que notre demain est seulement le Christ, et puis que tout ce que Jésus-Christ a pour nous, c'est seulement le Christ lui-même. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Then in verse 9, it said, Nicodemus answered and said unto him, how can these things be? Verse 10. This? Jesus answered and said unto him, art thou a master of Israel, and knowest not these things? Praise the Lord. Yeah. With all your position, with all your authority, are you getting it? Mm-hmm. You don't know just earthly things. Then in verse 10, verse 11. Verse 11. Amen. Mm-hmm. Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and you receive not our witness. Verse 12. If I have told you earthly things, and you believe not, how shall you believe if I tell you of heavenly things? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That, you know, we have it later, that very place. Mm. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Earthly things and heavenly things are two different things. Mm. Und Jesus spricht in Vers 12 von irdischen Dingen und himmlischen Dingen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Les choses terrestres et les choses célestes sont deux choses différentes. Amen. Please back to Galatians. Wir gehen zurück zu Galater 1. Galater 1. Praise the Lord. Hallelujah. It said, for you have, verse 13, please. Verse 13. For you have heard of my conversation in time past in the Jewish religion. You know, Paul was also one of their leaders. Paul famously was like Nicodemus. Amen. He was one of their leaders. Und auch Paulus war eines der Obersten damals. Er war eines der führenden Positionen, genauso wie Nikodemus. Et même Paul a été aussi un maître de judaïsme comme Nicodème. He said how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. I profited in the Jewish religion above many, many, my equal in my own nation, being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by his grace. Amen. By his grace. Amen. And not by law, by his grace. Durch seine Gnade und nicht durch Gesetz. Donc Paul dit ici que Dieu lui a appelé par la grâce et pas par la loi. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Paul does not deserve to be saved. Denn Paulus hätte es nicht verdient, gerettet zu werden. Paul ne pouvait pas travailler pour être sauvé. Are you getting it? Mm-hmm. If you measure, if Christ measure by law and not by grace. Wenn der Herr wirklich nach Gesetz messen würde und nicht durch die Gnade, dann hätte Paulus es am wenigsten verdient, gerettet zu werden. Et si Dieu allait juger à travers les œuvres, la Paul ne pouvait pas être digne de mourir, d'être sauvé. Praise the Lord. Verset 16. To reveal his son in me, that I might preach him among the heathen. Immediately, I confirm not with flesh and blood. Huh. You know, I did not. You can say, no, I did not go to any Bible school. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. I've never been one. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Just like Paul. Mm-hmm. Und in Vers 16 sagt Paulus hier ganz klar, dass nachdem der Herr sich ihm offenbart hat, dass er eben nicht Fleisch und Blut zu Rate getan hat und irgendwie versucht hat, was Fleischiges zu machen. Genauso wie ich. Ich bin nie in irgendeine Bibelschule gegangen, um das Wort Gottes in einer Bibelschule irgendwie zu erlernen. Ich habe mich nicht an Fleisch und Blut gewendet. Mm-hmm. Et dans verset 16, on peut voir comment Paul dit qu'il n'a pas, reçu les révélations à travers la chair, mais à travers le Saint-Esprit. C'est la même chose même avec moi. Je n'ai pas visité une église biblique, mais tout est basé sur des révélations à travers le Saint-Esprit. And I thank the Lord Jesus for protecting me from them. Und ich bin dankbar, dass der Herr mich davor beschützt hat. Et je remercie l'Éternel qui m'a protégé de la religion, des églises bibliques. Amen. Mm-hmm. All these religious Bible schools. All diese ganzen religiösen Bibelschulen. Des églises bibliques. Amen. They will write things in your heart, that those things to write, that they write in your heart to remove it. It's almost impossible. Denn diese ganzen religiösen Bibelschulen werden dir 3 Jahre lang oder die ganzen Semester über Dinge in dein Herz schreiben, was so tief in dein Herz dann reingeritzt ist, dass es schwierig sein wird, das wieder wegzuradieren mit der Wahrheit. Et dans les écoles bibliques, ils vont écrire des choses sur ton cœur, et puis quand tu reçois la vérité, ça va être presque impossible pour enlever tous les mensonges du diable. You know, they are everywhere today. Und heutzutage gibt es überall Bibelschulen und Pastoren, die das anbieten. Et aujourd'hui, il y a partout des églises bibliques, des écoles bibliques et des pasteurs. They argue and argue and argue. It's all about information and nothing revelation. Und diesen Menschen geht es da nur um Information, aber nicht um die Offenbarung von Christus. Mm-hmm. Et quand ils discutent, il s'agit seulement de des informations et jamais des révélations de Jésus-Christ. Praise the Lord. And Paul here said in verse 16, to reveal his son in me, that I might preach him among the heathen. Immediately I conferred not with flesh and blood. Bible schools, religious Bible schools, they are flesh and blood. There's nothing spirit. Und Paulus setzt das hier in Vers 16 auch gleich. Er sagt ganz klar, ich ging eben nicht sogleich mit Fleisch und Blut zu Rate. Das bedeutet, er ist eben nicht irgendwo hingegangen, um sich fleischlich sozusagen Hilfe zu suchen. Und wenn man schnell ist, in der Bibelschule zu gehen, ist das auch Fleisch und Blut, weil man sich versucht, fleischliche Hilfe zu holen, um Christus zu verstehen. Et dans verset 16, Paul dit, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Donc ça montre qu'il n'a pas cherché à Jésus-Christ dans la chair, mais dans l'esprit. Et quand tu cherches oui, la vérité, ou bien tu cherches Jésus-Christ dans les écoles bibliques, c'est la même chose comme Paul a dit dans verset 16, que tu cherches l'aide dans la chair et pas dans l'esprit. In a lot of Bible schools today, they are making hell of money out of them. Und es gibt viele, und es gibt viele Bibelschulen, die finanziell davon profitieren. Et il y a beaucoup des écoles bibliques qui font beaucoup d'argent. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Mm. In verse 17, it says, neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me. But I went into Arabia and returned again unto Damascus. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter. And I bore with him 15 months. Amen. 15 days. Verse 19. But other of the apostles saw I none, save James, the Lord's brother. Now the things which I write unto you, behold, before God I lie not. Afterward I came into the region of Syria and Sicilia. Cilicia, verse 22, and was unknown by face unto the churches of Judea, which were in Christ. But they had heard only that he which persecuted us in time past now preacheth the faith which once he destroyed. Amen. Amen. Amen. And they glorify God. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Once I read the life, you know, that of Paul, I see myself there. Wenn ich diese Verse über Paulus lese, dann sehe ich mein eigenes Leben darin. Quand je lis l'histoire de Paul, je me vois moi-même. Amen. Whatever we are preaching here is coming from Christ and not from man. All das, was wir hier in dieser Gemeinde predigen, kommt von Christus selbst und nicht von Menschen. Et tout ce qu'on prêche ici dans cette église, ça vient du Christ et pas de l'homme. Why is it coming from him? Because we are after him and not after any other thing. Und warum kommt diese Botschaft direkt von Christus? Weil es uns nur um Christus selbst geht und um nichts anderes. Et pourquoi les messages viennent de lui? Parce que on cherche seulement Jésus-Christ et pas quelque chose d'autre. All other things are irrelevant to us. Alle anderen, except Christ Jesus. Alle anderen Dinge spielen für uns keine Rolle außer Jesus Christus. Parce que toute autre chose n'est pas importante pour nous sauf Jésus-Christ. Amen. Amen. Again, I did not go. I have never attended any Bible school, just like Paul. Ich bin niemals in irgendeiner Bibelschule gewesen, genauso wie Paulus. Encore, moi, j'ai jamais visité une école biblique comme Paul. I only allow the Holy Spirit to be my Bible school. Amen. Ich lasse zu, dass der Heilige Geist meine einzig wahre Bibelschule ist. Mais moi, je permets que le Saint-Esprit est la, qu'il soit le mon école biblique. Amen. Amen. Can we do that through the Spirit of humility, what Christ called humility? And not what man calls humility. Und man ist nur in der Lage, dies zu tun, wenn man wirklich den Geist der Demut hat, und zwar der Demut vom Herrn selbst und nicht der Demut dieser Welt. Et on est capable de le faire quand on permet qu'on est humble, mais humble selon la définition du Christ et pas selon la définition de l'homme. Yeah, Christ is only Christ is everything for you. Wenn du an diesem Punkt ankommst, wo wirklich Christus alles für dich ist. Quand tu arrives à la position où le Christ est tout pour toi. Praise the Lord. Amen. We will now continue our message, which is grace and faith, grace and love. Wir machen jetzt weiter mit unserer Hauptbotschaft Gnade und Glauben versus Gnade und Gesetz. Et on continue maintenant avec notre message qui est la grâce et la foi, la grâce et la loi. Grace and faith mean Christ alone. Gnade und Glauben bedeutet Christus allein. La grâce et la foi, ça signifie qu'il s'agit seulement de Jésus-Christ. Amen. Amen. Grace is Christ. Gnade is the finished work of Christ. Gnade ist Christus, ist das vollkommene Werk von Christus. La grâce est le Christ, donc l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. The faith part of it comes from you. Without faith is the faith of Christ. Der Glaubensteil, though it's coming from you. Der Glaubensteil kommt von einem selbst, aber dieser Glaube ist der Glaube von Christus. Et la foi, ça vient de toi, mais cette foi, ça vient de Jésus-Christ. It's called God kind of faith. Denn es ist Gottes Art von Glaube. Donc c'est la foi de Dieu. Without Christ Jesus, you can never have it. Ohne Christus Jesus kannst du diese Art von Glauben gar nicht haben. Et sans Jésus-Christ, tu peux jamais avoir la foi divine. Amen. Galatians 5:22-23 call it the fruit of the Spirit. In Galater 5. He is one of the fruit of the Spirit. In Galater 5, Vers 22 lesen wir von der Frucht des Geistes und das ist auch eines, beinhaltet auch die Frucht des Geistes. Et dans Galates 5, Vers 22 et 23, on peut lire que la foi divine c'est aussi un fruit du Saint-Esprit, un don du Saint-Esprit. Grace and love means you and not in Christ. Gnade und Gesetz bedeutet du allein und das geht nicht um Christus. Mais la grâce et la loi, ça signifie qu'il s'agit seulement de toi et pas du Christ. Amen. Amen. In all together, we call both grace versus law. Um das alles zusammenzufassen, kann man es gegenüberstellen mit Gnade versus Liebe. Versus Gesetz. Donc, on peut voir que c'est la grâce contre la loi. Amen. Amen. I will explain that of grace and law later. Amen. Why is it grace and law? And not just law alone. Actually, it's law alone. Eigentlich, also streng betrachtet, ist es eigentlich die Gnade, das Gesetz allein. Aber ich werde später nochmal in die Tiefe eingehen, warum es Gnade und Gesetz ist. Normalement, il s'agit de la loi, mais je vous explique pourquoi il s'agit de la grâce et de la loi. Amen. Amen. Last week, was it not when on Sunday? You know, we talked about, you know, that grace, the grace of Christ, is for all men. Amen. We just thought a little bit of it. We will go there later. Amen. Letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass die Gnade vom Herrn zugänglich ist für alle. Et le dimanche passé, on a prêché ici que la grâce est pour tout le monde. Amen. And now we want to go into that of the message of law, where we stop on Sunday. We want to go into it and rewind to know, because the message was almost at the end. So we want to rewind it back so that our others that we are not able to get it at the end can now get it. Amen. Und wir werden jetzt an das anknüpfen, wo wir am Sonntag stehen geblieben sind, und werden ein bisschen nochmal rückblicken auf das, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben, und da nochmal anknüpfen. Et le dimanche, nous avons arrêté de parler concernant la loi et la signification de la loi, et on va continuer de prêcher sur ce sujet pour les gens qui n'ont pas compris le message le dimanche. You know, man and religion, we always want to see you obeying the Ten Commandments. Der Mensch und die Religion möchte, dass du die 10 Gebote hältst. L'homme et la religion veut toujours te voir accomplir les 10 commandements. And before men and before Christ, obeying the 10 commandments are not the same. Und vor den Menschen und vor Christus ist sich an die 10 Gebote halten nicht dasselbe. Et tu dois savoir que c'est différent quand tu accomplis la loi devant Jésus-Christ ou bien devant l'homme. You know, before men and religion, amen, especially before religion, obeying Ten Commandments and all other commandments that they believe on, obeying them is very good. You are a very good person. Denn vor den Augen der Religion und vor den Augen der Menschen bist du als Mensch, der die 10 Gebote hält, in deren Augen ein sehr guter Mensch, ein Mensch, der wirklich sehr gottesfürchtig ist und sich wirklich an Gott hält und an seine Gesetze hält. Et pour les gens naturels ou religieux, ils te voient comme une bonne personne quand tu accomplis tous les 10 commandements. But before Christ Jesus, it is evil. Aber vor den Augen von Christus ist das Halten der 10 Gebote bösartig. Mais aux yeux du Christ, c'est mauvais que tu accomplis les 10 commandements. Amen. Accomplir les 10 commandements. Don't judge anyone with 10 commandments. Urteile über niemanden anhand der 10 Gebote. Et tu dois jamais juger une personne selon les 10 commandements. That's why the Lord said, judge them that you may not be judged. Und deshalb hat der Herr gesagt, richte nicht, so wirst du auch nicht gerichtet. C'est ça pourquoi le Christ a dit, je ne juge pas pour que toi-même tu ne sois pas jugé à la fin. Amen. Amen. Judge whatever you are going to judge by what Christ called the truth. Richte all das, was du richten möchtest, anhand dessen, was der Herr die Wahrheit nennt. Mais le Christ nous dit qu'on doit seulement juger selon ou bien à travers ce que Jésus-Christ appelle la vérité. Amen. We judge a lot. Denn wir richten viel. Nous, on juge beaucoup. Because we know the truth. Weil wir die Wahrheit kennen. Parce qu'on connaît la vérité. We prove all things. Wir prüfen alles. On juge tout. Because we know the truth. Weil wir die Wahrheit kennen. Parce qu'on connaît la vérité. Until you know the truth, don't judge anything. Solange du die Wahrheit nicht kennst, solange du die Wahrheit nicht kennst, richte am besten über nichts. Das ist das, was Jesus meint. Et Jésus-Christ nous dit que tant que tu ne connais pas la vérité, tu n'as pas droit de juger. Praise the Lord. Amen. Before the only true God, obeying the commandment is completely law. Vor dem einzig wahrhaftigen Gott ist der Versuch, die 10 Gebote zu erfüllen, komplettes Gesetz. Et oui, devant les yeux du Christ, quand tu essaies d'accomplir tous les 10 commandements, tu te trouves dans la loi. Law means you. Und Gesetz bedeutet du, deine eigenen Werke. Et la loi, ça signifie, oui, ton soi. And you means Satan. Und deine eigenen Werke bedeutet Satan. Et tes propres œuvres signifient, oui, représente le diable. You also mean the flesh. Und das bedeutet auch das Fleisch. Et ça signifie aussi la chair. You also mean carnality. Und das bedeutet fleischliche Gesinnung. Et quand il s'agit de toi, là, il s'agit aussi de la chair, donc des pensées charnelles. Law means the absence of Christ. Gesetz bedeutet die Abwesenheit von Christus. La loi, ça signifie l'absence du Christ. Law means you are fighting against Christ. Gesetz bedeutet du kämpfst gegen Christus. Et la loi, ça signifie que tu te bats contre Jésus-Christ. Law means you are saying he should never come here to die for you, that you can save yourself. Gesetz bedeutet, dass es überhaupt gar nicht notwendig für Christus war, herzukommen und dass du dich selbst retten kannst. Et si tu te trouves dans la loi, ça signifie que tu dis à Jésus-Christ que son œuvre accomplie est en vain pour toi, donc qu'il ne fallait pas venir pour mourir pour toi. It means Christ died in vain. Und das bedeutet, dass Christus umsonst gestorben ist. Ça signifie que le Christ est mort en vain. Praise the Lord. Amen. It's in Romans 4. Das können wir in Römer 4 lesen. Et on peut le lire dans Romains 4. Amen. Amen. Law means you. Gesetz bedeutet du, deine Werke. Et la loi, ça signifie qu'il s'agit de toi, de tes œuvres. You mean carnal. Und du bedeutest fleischliche Gesinnung. Et quand il s'agit de toi, il s'agit de tes pensées charnelles. Amen. We were in Romans 8 on Sunday. Amen. Under law, you are carnal. Am Sonntag haben wir Römer 8 gelesen und gesehen, dass wer unter dem Gesetz ist, ist fleischlich gesinnt. Et le dimanche, on a lu Romains 8, on a écrit que quand tu te trouves dans la loi, tu es charnel. Amen. The absence of Christ is a carnal mind. A carnal mind. Die Abwesenheit von Christus bedeutet eine fleischliche Gesinnung. Donc l'absence du Christ, ça signifie que tu as des pensées charnelles. Amen. The Bible says we must have the mind of Christ. Und in der Bibel lesen wir, dass wir die Gesinnung von Christus haben sollen. Et la Bible nous dit qu'on doit avoir les pensées du Christ. Et on va lire maintenant 1 Corinthiens. Wir lesen 1. Korinther 2. 1 Corinthiens 2. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. 1. Korinther 2, Vers 16. 1. Korinther 2, Vers 16. 1. Korinther 2, Vers 16. Amen. You know, we just talk about verse 15, which is, but he that is spiritual judges all things. Mm-hmm. Are you getting it? Yeah. Until you have the truth and you know the truth. What Christ called the truth, not what your denomination or what your pastor called the truth. What Christ called the truth. You are never to judge anything. Solange eine Person can never judge anything. Solange eine Person nicht die wahrhaftige Wahrheit von Christus hat, das, was er Wahrheit nennt, solange eine Person das nicht hat, kann diese Person nicht richten und sollte auch nicht richten. Et dans verset 15, on a écrit l'homme spirituel au contraire juge de tout. Donc ça montre aussi au contraire que l'homme naturel n'a pas le droit de juger quelque chose. Are you getting it? He said, yet he himself is judge of no man, because no man can judge Christ Jesus. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt, weil niemand Christus beurteilen kann. Et dans verset 15, on a écrit aussi que et il n'est lui-même jugé par personne, parce que cette personne est le Christ. Anytime we judge things, it's Christ in us that is judging. Jedes Mal, wenn wir etwas beurteilen, dann ist es Christus selbst, der etwas beurteilt. Et toujours quand on juge quelque chose, c'est le Christ en nous qui juge à travers de nous. Amen. When he was here, he said he did not come to judge. Als er hier war, hat er gesagt, er ist nicht gekommen, um zu richten. Et quand il était ici sur terre, il a dit, il n'est pas venu pour juger. He said he did not come to condemn, but to save. Er ist nicht gekommen, um zu verurteilen, aber um zu retten. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. So also we are not judging people to destroy them, but to save them. Und genauso richten wir auch niemanden. Und genauso richten wir auch niemanden, um sie zu zerstören, sondern um sie zu retten. Et c'est ça pourquoi nous, si on ne juge pas les gens pour les détruire, mais pour les sauver. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. For who have known the mind of the Lord? Verse 16. That he may instruct him, but we have the mind of Christ. Mm-hmm. We must have the mind of Christ. Wir müssen den Sinn des Christus haben. Es ist ein Muss. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ, donc on doit avoir la pensée du Christ. Satan is not afraid if you have the spirit of Christ, but don't have the mind of Christ. Der Teufel ist nicht, fürchtet sich nicht dafür, wenn du den Geist von Christus hast, aber nicht seine Gesinnung hast. Le diable n'a pas peur de toi quand tu as l'esprit du Christ en toi, mais il a peur de toi quand tu as les pensées du Christ. Remember, spirit, soul and body. Spirit, mind and body. The soul is also the mind. Amen. Satan is never afraid of your spirit being Christ. But your mind to be Christ is where he can really. He knows that it's over with him. Once your mind is now Christ. Erinnert euch an Geist, Seele und Körper. Ne? Der mittlere Teil von dir ist deine Seele, was halt auch deine Gesinnung beinhaltet. Und der Teufel hat keine Angst vor dir, wenn dein geistlicher Teil Christus ist, aber dein mittlerer Teil, deine Gesinnung, immer noch fleischig ist. Sondern er wird dich erst fürchten, wenn sowohl dein Geist als auch deine Gesinnung, deine Seele, vollkommen die Gesinnung von Christus sind. Et rappelez-vous encore à l'esprit, à l'âme et au corps, parce que le diable n'a pas peur de toi quand tu es né de nouveau, quand l'esprit de Christ est en toi, mais il a peur de toi quand tu commences maintenant à penser, à voir des choses comme le Christ, et quand la vérité est maintenant dans ton âme. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Satan is never afraid of being born again. Satan. That's why you can see everywhere today, born again, born again. He's not afraid of being born again. Satan hat keine Angst vor deiner Wiedergeburt. Deswegen sehen wir auch viele Leute, die sich taufen lassen und wiedergeboren werden. Das schüchtert den Teufel aber nicht ein. Et encore, le diable n'a pas peur quand une personne est née de nouveau, parce que même dans la religion ou en général, on peut voir qu'il y a partout des gens qui sont nés de nouveau, qui font les prières du salut, mais le diable n'a pas peur d'eux. Because born again means your spirit is now the truth. do not have the spirit of truth inside you, inside your spirit. But that spirit of the truth, what Christ called truth, for it to come, for him to come into your soul, your mind, Satan, that is, you know, that's why Jesus said, you shall know the truth. And truth, the truth shall know you, shall make you free. Until the truth comes to your mind, your soul, you are never free from Satan. He will defeat you. Denn die Wiedergeburt allein bedeutet erstmal nur ein Wechsel in deinem Geist, ne, dass der Geist von Christus sozusagen in dir inne wohnt. Aber der mittlere Teil von dir, deine Gesinnung, deine Seele, die muss mit der Wahrheit erneuert werden. Deswegen hat Christus auch gesagt, ihr sollt die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da geht es um die Seele, dass deine Seele auch die Gesinnung von Christus hat. Und erst dann wird der Teufel Angst vor dir haben. Et tu dois savoir que si par exemple, oui, tu es né de nouveau, ça signifie que l'Esprit du Christ est en toi. Mais tu dois permettre que la vérité, l'Esprit du Christ entre aussi dans tes pensées pour que le diable est vaincu. C'est seulement comme ça le diable peut être vaincu dans ta vie. Si tu autorises à la vérité du Christ dans ton âme. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Under law, you can never have the mind of Christ. Unter dem Gesetz kannst du. You can have the spirit. Amen. You can have the spirit of Christ. That is salvation. You can pray the prayer right now and be safe. Are you getting it? Your spirit is safe. But under law, are you getting it? Under law, you cannot. You know, anyone can lead you to evil Christ. When you pray the prayer, when you are watching television and they are praying the prayer of salvation, you can pray the prayer with them and they'll be saved at that particular time. Amen. But after, I'm coming, Chef. After that, there must be a follow-up. Are you getting it? Just like I was telling my daughter today, the Lord can open one's eye in just 5 minutes. Just like he opened the, what do you call him? King Nebuchadnezzar. You know that man, before he dropped them so inside the fire, there were three. He could see three people. When they were now four in the fire, the Lord opened his eyes to see Christ in that fire. Go and read it. Amen. Amen. He said, we dropped three, but they are now four. That his eyes was open just for some seconds, for some minutes. I hope you understand what I just said. Unter dem Gesetz kannst du niemals die Gesinnung von Christus bekommen. Ne? Du kannst unter dem Gesetz vielleicht wiedergeboren werden oder das Wiedergeburtsgebet beten. Ne? Und man kann für dich beten und dein Geist oder beziehungsweise der Geist von Christus wird dann auch sozusagen in dir kommen, wenn du dieses Gebet betest. Aber um die Gesinnung von Christus zu haben, erfordert es sozusagen die Wahrheit, die deine Gesinnung oder deine Seele verändert, weil wenn eine Person beispielsweise das Wiedergeburtsgebet betet, sagen wir durch eine TV-Sendung, die er gesehen hat, dann ist die Person wiedergeboren, aber diese Wiedergeburt bezieht sich auch nur auf eine begrenzte Zeit. Es fordert immer wieder die Wahrheit, die zu dieser Person sozusagen gepredigt werden muss, damit auch die Gesinnung erneuert wird, damit auch wirklich die Seele mit der Wahrheit von Jesus Christus erneuert wird. Und das kann unter dem Gesetz nicht passieren, weil das Gesetz dich nicht mit der Wahrheit füttern wird, sondern mit der Lüge. Et encore, tu dois savoir que si tu te trouves sous la loi, tu ne peux jamais avoir les pensées du Christ. Et si tu es, par exemple, né de nouveau, ça signifie qu'encore l'esprit du Christ se trouve en toi. Mais la question est, tu dois savoir que c'est seulement pour un temps. Si tu n'as pas la continuation, donc la vérité en toi à travers les messages dans l'église ou bien à travers ta relation avec le Saint-Esprit. Et on peut même savoir connaître on peut même voir aussi dans l'histoire de Nebuchadnezzar que Dieu lui a ouvert ses yeux seulement pour un temps. Il pouvait voir qu'il y avait trois hommes dans le feu et après il a vu quatre personnes, donc Jésus-Christ, mais il ne s'est pas soumis sous la vérité. Il ne s'est pas soumis à la vérité. Et c'est ça pourquoi si tu n'as pas la vérité en toi, tu peux être nouveau, né de nouveau, mais seulement pour un temps et pas pour toujours. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. If you are born again, Amen. I'm going to even go to Colossians. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Once he said, as you receive Jesus Christ, so also you walk in him. Amen. As you have received him. Well, how did you receive him? You receive him under grace. Are you getting it? A pastor that is, you know, that is under a law can even pray salvation prayer for somebody and that person is saved. Because that person is receiving Jesus Christ under grace, not through the pastor. He believed the word, and that's why he's receiving it. Are you getting it? That person can be saved. But the follow-up, are you getting it? Because to be saved means under grace. Are you getting it? Once you are saved, the follow-up should be under grace and not under law. The problem with the pastors, once they pray the prayer of salvation, people are saved immediately. But immediately, it's like giving birth to a baby and throwing the baby on the street. And the baby is a matter of time, we die. Because what? There's no food. There's no real food for that baby. The real food is the truth. Because the truth is absent. The absence of the truth. Und im Wort ist the problem. Und im Wort Gottes lesen wir, dass so wie wir den Herrn empfangen haben, so sollen wir auch in ihm wandeln. Und wir empfangen den Herrn durch seine Gnade. Weil eine Person, die beispielsweise in einer gesetzlichen Kirche geht und ein Pastor, der im Gesetz, also unter dem Gesetz steht, für diese Person betet, die Person kann trotzdem wiedergeboren werden, weil sie den Herrn sozusagen basierend aus dieser Gnade empfängt, die der Herr für jeden Menschen hat, weil diese Person die Gnade vom Herrn empfängt und aus dieser Gnade sozusagen dann die Wiedergeburt erhält. Und in dieser Gnade sollen wir wandeln. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn eine Person wiedergeboren wird, dass diese Nachbereitung oder das, was nach der Wiedergeburt passiert, dass diese Person dann mit der Wahrheit sozusagen genährt wird und nicht mit dem Gesetz, nicht mit der Religion, weil diese Nachbereitung oder das, was nach der Wiedergeburt erfolgt, ist wichtig, damit die zum einen die Gesinnung von Christus in dieser Person auch wirklich die Gesinnung ja stattfinden kann, weil die Wiedergeburt auch gleichzusetzen ist wie ein Auge, das sozusagen geöffnet wird für eine bestimmte Zeit, so wie bei Nebukadnezar, dessen Auge geöffnet war, als er gesehen hat, dass die drei hebräischen Jungs nicht zu dritt waren, sondern zu viert waren in dem Feuer. Und das war auch nur für eine begrenzte Zeit. Sein Auge wurde geöffnet, aber es ist wichtig, was danach passiert, was nach der Wiedergeburt passiert. Und diese Nachbereitung sollte halt nicht im Gesetz passieren, sondern in der Wahrheit von Christus. Et dans la Bible, on a écrit que la façon comme on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on doit aussi suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais pas sous la loi, mais oui, sous la grâce. Et on peut même voir qu'il y a beaucoup de pasteurs qui se trouvent même dans la loi, mais ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur donc sous la grâce, parce qu'ils ont cru la parole, ils ont cru que Jésus-Christ est venu pour être mort pour nous. Donc ils ont accepté Jésus-Christ dans la grâce. Mais le problème est toujours que, oui, la question est toujours, qu'est-ce qui se passe après la prière du salut, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas la continuation dans la vérité, parce qu'ils sont nés de nouveau, mais après ils se trouvent dans la loi, il s'agit de leurs œuvres, ou bien ils entendent des messages qui sont, oui, dans la loi, qui ne sont pas dans la vérité. Et c'est comme si tu fais naître un bébé, tu fais naître un bébé dans ce monde, mais après tu jettes ce bébé à la poubelle, et ça c'est seulement une question de temps jusqu'à ce que ce bébé va mourir. Et oui, ou bien tu le nourris pas avec la bonne nourriture et ça ne sert à rien, ça il va aussi mourir. Praise the Lord. Amen. In Matthew 7, he said, get away, you workers of iniquity. In Matthew 7, that you lead people to Christ does not mean that even you yourself will make it. Or you are safe to the end. In Matthäus 7 sagt der Herr, dass viele Leute sozusagen andere Menschen zur Errettung bringen wird, aber der Herr wird am Ende zu diesen Leuten sagen, weichet von mir, denn ich habe euch nicht gekannt. Das bedeutet, dass jeder, nur weil ein Mensch sozusagen eine andere Person zu Christus gebracht hat, heißt das nicht, dass diese Person auch automatisch errettet ist. Et on doit savoir qu'on a écrit dans Matthieu 7, Jésus-Christ dit aux gens qu'il n'a pas connu ces gens, bien qu'ils ont été sauvés, donc bien qu'ils ont prié la prière du salut, parce qu'il y a beaucoup de gens qui amènent les gens vers Jésus-Christ, mais eux-mêmes, ils ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas la vérité. Let's go to Colossians 2, please. Wir lesen Kolosser 2. So that I can understand it better. Amen. Amen. Colossians 2. Colossians 2. Verse 2, verse 6 and 7. Kolosser 2, Vers 6 und 7. Colossians 2, verses 6 and 7. Praise the Lord. Hallelujah. Say, as you have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk ye in him. As you receive him, without grace you cannot receive him. Amen. You need grace to receive him. Grace and your faith. That faith is coming from his word. Amen. So also you walk with him. You walk in him. Amen. You know, the problem with religious churches, they pray the prayer of salvation for people. Immediately that person can be born again. Yeah. Amen. Then the follow-up from there, that from there can be a minute, can be a second, can be 10 minutes, can be 2 hours, can be 3 hours. Mm. Immediately Lord is coming. Mm. Are you getting it? Mm. It's like you giving birth to a baby and just killing the baby immediately. Und in Vers 6 lesen wir hier, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Ja. Die Frage ist, wie haben wir Christus Jesus angenommen? Wir haben ihn durch seine Gnade angenommen und durch den Glauben, dieser Glaubensteil, der durch ihn sozusagen von dir gekommen ist. Du hast geglaubt und hast seine Gnade angenommen. Und hier steht ganz klar, so sollen wir auch an ihm wandeln. Aber das Problem bei diesen religiösen Gemeinden und diesen religiösen Pastoren ist, dass sobald sie die Wiedergeburt bei einem sozusagen machen und die Person die Wiedergeburt durch die Gnade und das Wort, was er gehört hat, empfängt und glaubt, unmittelbar danach, nach dieser Wiedergeburt, taucht sofort das Gesetz hinein und wird diese Person sofort mit dem Gesetz genährt und eben nicht mit der Gnade und mit dem Glauben, was er gerade gehört hat. Und das macht sozusagen die Wiedergeburt dann wiederum kaputt, weil dieses Baby oder diese Wiedergeburt von dem Baby, was passiert ist, unmittelbar danach direkt wieder getötet wird. Dans Colossiens 2, verset 6, on a écrit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc ça montre que tu peux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la grâce, mais tu peux marcher dans la loi, parce qu'il y a beaucoup des églises qui amènent Jésus-Christ, les gens vers Jésus-Christ dans la loi, donc ils sont nés de nouveau quand ils font leur prière du salut. Mais le problème est que même 5 ou bien 10 ou bien 20 minutes après cette prière, tu peux te trouver dans la loi parce que la continuation n'est pas dans la vérité. C'est ça pourquoi Paul nous dit si clairement qu'on doit aussi marcher en lui. Et puis en lui, ça signifie aussi qu'on doit marcher dans la grâce et pas dans la loi.